Mein herzallerliebster Liebster, es ist Zeit für einen Klopsikast. Ich liege auf dem Bett, wärme meine kalt gewordenen Hände unter meinem dicken Wanst, der schön warm ist, weil er die ganze Zeit auf dem Bett gelegen hat, und lese Science-Blogs bzw. Kommentare und rege mich auf darüber, dass die Leute scheiße sind, weil ich nicht möchte, dass die Leute dir widersprechen, weil du ja schließlich recht hast. Und das sage ich nicht, weil sich meine Meinung im Einklang mit deiner gebildet hat oder abhängig von deiner, sondern weil meine sich genau parallel zu deiner herausgebildet hat. Vielleicht, weil wir ähnliche Menschen sind. Aber wahrscheinlich, weil es einfach die sinnvollste Alternative ist. Ich kann nicht vor jeden Scheiß Triggerbandung schreiben, beziehungsweise ich kann es doch, aber ich habe überhaupt keine Lust. Und ich finde es gut, dass sich jetzt auf anderen Blogs über deinen Kommentarstil ausgeheult wird und hasse alle Menschen auch so ein bisschen, vor allen Dingen die da mitmachen. Und überhaupt, das ist doch nicht in Ordnung. Denn ganz recht, es wird schon wieder rumgerölt, aber zu dem Zeitpunkt, zu dem du das hörst, werde ich dir das vermutlich schon ganz begeistert am Telefon erzählt haben, wenn du es nicht schon selber gelesen haben wirst von dir aus. Jedenfalls, aua, oh, ich habe Krampf in der Wade, ich habe halt zu wenig getrunken. Jedenfalls bin ich kein Fan von dieser Gesamtentwicklung und ja, irgendwie hätte ich nicht gedacht, dass dieser Artikel solche Wellen schlägt. Und irgendwie muss ich jetzt nur noch mehr kotzen, wenn ich irgendwo irgendwelche ekelhaften Schrotto-Kommentare von so regressiven linken Spacken lese. Ah. Da habe ich ja schon gar keine Lust mehr auf die Podcon. Nee. Also, wir wollten das ja mal eruieren, aber darüber werden wir bestimmt auch schon gesprochen haben. Also bringe ich jetzt mal ganz neuen Content auf den Tisch. Ich überlege. Bärbel. Bärbel kuschelt hier gerade mit Ted und Bertram. Bertram schaut etwas verdutzt rein, weil ich ihn nenne und er eigentlich nur seine Ruhe haben will. Aber diese Kuschelsache finden die drei ganz offensichtlich gut. Kann ich auch verstehen, kuscheln ist das Beste auf der Welt. Und wenn du jetzt hier wärst, dann würde ich so unglaublich und unfassbar arg mich an dich rankuscheln und deine Nähe genießen und mich mit Oxytocin überschütten lassen und auch mit Sperma, ganz recht. Triggerwarnung, sexueller Inhalt. Falls man in den letzten 5 Jahren keinen Sex gehabt hat und darunter leidet, sollte man diesen Klopsikast nicht weiterhören. Aber mir fällt jetzt auch gar nicht so viel zu Sex ein, ehrlich gesagt. Ich möchte gerne Sex haben. Ja. Denn ich finde, es ist eine spaßige Tätigkeit. Wissen Sie, Nancy? Verstehen Sie? Ach, ja. Ja. Also so richtig viel fällt mir da jetzt heute auch nicht mehr zu ein. Ich gucke gleich mal, ob ich noch ein super tolles Musikstück finde. Und dann sprechen wir uns ja heute Abend wieder. Also eigentlich morgen Abend, aber wir alle wissen ja, dass der Klopsikast das Raumzeitkontinuum zerfetzt. Und deswegen ist es zu dem Zeitpunkt, zu dem du das hörst, heute Abend. Und bis dahin schicke ich dir all meine Liebe. Pass auf, ich banne sie jetzt auf den Klopsikast. Jetzt ist sie da drauf. Und dann sprechen wir uns heute Abend, mein Schatz. Komm gut durch den Tag. Thank you.